Band 2, Kapitel 14 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 14. Ende Juli, im Lager am Rhein zwischen Basel und Straßburg. Die Zeiten sind dahin, da eine römische Flotte diesen Strom beherrschte. Nicht einmal ein paar Schiffe habe ich, den Alamannen auf den zahlreichen Rheinauen ihren Übermut heimzuzahlen. Da drüben stecken sie, auf den dicht bebuschten schmalen Eilanden. Verhöhnen mich und die Meinen, zeigen wir uns nah am Ufer, durch wüstes Schimpfgeschrei, das ich zum Glück nicht verstehe, und durch höchst unflätige Gebärden, die so deutlich sind, dass ich sie wohl verstehen muss. Sie drehen dem Liebling der Götter, dem Cäsar und Konsul, den alleruntersten Teil ihres Rückens zu. Den Mantel werfen sie vorher ab und patschen darauf mit beiden Händen. Nun wartet, ich will euch patschen helfen. Ich habe von Barbazio wenigstens 7 aus den zahlreichen Schiffen erbeten, die er zum Zweck des Flussübergangs bei Basel versammelt hält. Ja, jetzt wissen wir es. Barbazio handelt nicht aus Dummheit. Nein, aus Bosheit, Verrat, aus Liebe Dienerei bei dem Imperator, der immer Angst hat, ich könne zu stark, zu rasch, zu viel siegen. Verbrannt hat er die Schiffe lieber, als dass er sie mir gegeben, unter dem Vorwand, sie nicht in die Hand der Feinde fallen lassen zu wollen. Verbrannt auch die Vorräte, die ich mir hatte nachkommen lassen, soweit er sie nicht für sich nahm. Marcellus, Barbazio, wie wird der dritte Schurke heißen? Aber den ungezogenen Eilandleuten habe ich doch vergolten. Ein Bataver in unserem Dienst, die Germanen sind schon bald unsere besten Kräfte, den Göttern sei es geklagt. Beinobaut, Tribun der Cornuti, fand eine Furt, diese Bataver sind ein Wassergeschlecht, und in mondloser Nacht, teils durchwartend, teils auf den untergebundenen Schilden schwimmend, erreichte er mit den Seinen die nächste Aue, schlachtete hier alles Leben, das er fand, auch Kinder, Weiber, Greise, wie man das Vieh abschlachtet, fand kleine Nachen angebunden, fuhr in diesen auf die anderen Eilande, löschte auch hier jede Spur von Leben aus und kehrte mit reicher Beute zurück. Anfangs graute mir, wie das Geschrei der Geschlachteten durch die Nacht herüberscholl und ihre Schilfhütten so grellrot emporflackerten. Aber der Krieg erzieht rasch dazu, das Notwendige zu tun. Sie haben mich geärgert, meine Eitelkeit verletzt, wirst du sagen, mit ihrem Hohn. Sie patschen nicht mehr. Es gefällt mir nicht, was ich da geschrieben habe. Es ist grausam und kleinlich, aber es mag stehen bleiben, mir zur Warnung. Steckt auch solches in mir? Gib Acht, Julian, auf dich und reinige deine Seele vor den Göttern. Merkwürdige Leute, diese Germanen. Als ich in Sorge war, woher, nachdem Barbazio meine Vorräte vernichtet, Getreide nehmen für die Besatzung in den wiederhergestellten Kastellen und für meine Feldtruppen, meldeten mir die Landleute, die Alamannen hätten, soweit sie vorgedrungen, überall die Felder musterhaft bestellt, wie es fleißige Ackerbauer nur in der sichersten Heimat tun. Diese Landräuber, Landläufer, Landwüster, ja glauben sie denn hier zu Hause zu sein? So holten denn nun meine Truppen das Korn, das diese pflugfleißigen Räuber bestellt. Freilich war Blut meist der Kaufpreis. Meine Feldtruppen. Ja, denn nun geht es in das Feld zu einem großen, wie ich hoffe, entscheidenden Siege. Es gilt, den Rhein wieder römisch zu machen. Er ist durchaus nicht so grausig, wie ich einst gewähnt. Und jetzt, im August, denkt der vielhörnige Gott wahrscheinlich nicht an Eis und an Gefrieren, wie wir in Asien ihn uns immer vorstellten. Ich wandte mich nach Zabern, nordwestlich von Straßburg. Ein wichtiges Kastell, das die Alamannen wiederholt angestürmt, etwas anstürmen ist hübsch, nicht? Es sperrt den Weg ins Innere und endlich eingeäschert hatten. Sie ließen es leer liegen, wie Köln. Rasch setzte ich die nie gründlich zerstörten Werke wieder instand und schaffte das Alamannengetreide hinein, mir für den Fall des Rückzugs, den aber Mars Gravidus verhüten wird und Pallas Athene, Zuflucht und Unterhalt zu sichern. Von hier aus führe ich den entscheidenden Stoß auf die Feinde, die sich, aus dem Innern Germanien herzugeströmt in großer Zahl, sagt man, Straßburg gegenüber auf dem rechten Rheinufer sammeln. Es sollen über 30.000 Mann sein. Ich zähle nicht 10.000 Helme. Gleichwohl wage ich den Abzug ins freie Feld. Trifft nur von Barbazio Nachricht ein. 5 Boten sandte ich ohne Antwort nach ihm aus. dass er endlich mit seinen 25.000 Mann von Basel aufgebrochen ist und auf Straßburg zieht, dem Feind in den Rücken. So fassen wir sie zusammen, in Übermacht, von zwei Seiten, und dann wehe den Barbaren. Heute habe ich meine persisch-parthischen Eisenreiter, die ich aus allen Besatzungen an mich zog, gemustert. Prachtvoll sehen sie aus. Vom Kopf bis zur Sohle stecken die Leute in einem eng gefügten Erzgeschuppe, das den Kopf als Sturmhaube, den Hals, den Nacken, die Brust als Panzer, Arme und Beine wie Arm- und Beinschienen deckt. Die Zehen sogar stecken darin wie in einem Strumpf. Und ganz ebenso schützt das Ross von den Ohren bis zu den Fesseln ein solches Schuppenhemd. Decken sie nun mit dem langen, schmalen Schild die Zügelseite und führen in der rechten den eisenbeschlagenen Speer, so sehen sie in der Tat unverwundbar aus, wie eherne Reiterstandbilder. Ihr Führer, ein vertriebener persischer Fürst, schon lang in unserem Dienst, bemerkte, mit welchem Staunen ich seine Leute betrachtete. »Ja«, rief er mir zu, »du magst wohl schmunzeln, O Cäsar. Solange Darrandandes an der Spitze dieser seiner Erzklumpen steht, wirft alle Wutgermaniens deine Schlachtreihe nicht um.« Und in der Tat, er und die Seinen sehen danach aus. Konstantius schickt mir einen neuen Magister Militium, Severus. Das ist ein alter Hauding, graubärtig, grob, aber ehrlich dabei, wie es scheint. Es gibt freilich auch eine Grobheit, die als Maske vor das Antlitz der Falschheit gebunden wird. Aber Jovian urteilt günstig über ihn, das wiegt schwer. Ah, auch die hässlichste der Göttinnen, auch Eris, kann Zeus zu seiner Söhne Heil verwenden. Meine Macht war doch eigentlich allzu winzig, mit ihr was anderes vorzunehmen, als sie zu verstecken. Dazu freilich machte sie eben ihre Niedlichkeit recht geschickt. Auf einmal wird mir, ganz unerwartet, starker Zuzug gebracht. Eris ward meine Helferin. Sie flog zu den Batavern auf der großen Insel des Rheins und erbitterte die Herzen von vier Gaukönigen dieser Völkerschaft mit so leidenschaftlichem Eifersuchtshass gegen jenen Merowech und seinem Ruhm bei Alamannen wie bei Franken, dass sie freiwillig, denn ich konnte sie wahrlich nicht zwingen, mir die Mannschaften ihrer Gaue zuführten. Über 4000 Speere, ausgezeichnete Krieger, germanische Kraftfrische mit langjähriger römischer Waffenübung verbindend. Es ist eine Freude, diese Kerle zu sehen. Die Bataver gelten von je, bereits bald 4 Jahrhunderte lang, als die allervorzüglichsten unter den germanischen Söldnern. Schon seit Drusus haben sie gar manchen Strom in allen drei Erdteilen in unserem Dienst durchschwommen, gar manches römische Siegesfeld mit ihrem Blute gerötet. Es ist eine allgefürchtete Schar. Sie haben untereinander ein Gelübde, jeden Waffengenossen ihres Stammes aus äußerster Todesgefahr zu retten mit Wagung des eigenen Lebens. Ich werde sie womöglich gerade auf jenen Merowech loslassen. Immer Germanen gegen Germanen, lehrte Tiberius. Diamant schneidet Diamant. Und wer immer fällt, Rom gewinnt dabei. Diese dummdreisten Helden haben nur einen starken Fehler. Es gibt ihrer zu viele. Die Namen aber meiner 4 neuen Freunde klingen so barbarisch, wie ihre Bären und Wiesent und Büffelfelle aussehen. Man zerbricht sich den Mund damit. Kramm und Guntram, Tuchtbrecht und Grimbrand. Grässlich, wie gekrächzt der Sumpfvögel. So, geschrieben habe ich's. Auszusprechen brauche ich's nicht. Ich nenne sie kurzweg Bär, Wolf, Eber, Wiesent. Sie lachen dazu, sie hören's gern. Sie fühlen sich offenbar geschmeichelt. Eben baten sie mich, sie doch ja ihrem Stammgenossen gegenüberzustellen. Ich gewährte es als besondere Belohnung. Ich bin nicht feige, aber dass ich alsdann nicht dieser Merowech bin, ist mir doch eine behagliche Empfindung. Warum eigentlich, fragte ich sie, hasset ihr ihn so lebhaft, diesen Königssohn? Lange fanden sie vor Staunen über diesen Einfall gar keine Antwort. Endlich rief das Wiesentier unwirsch: »Welche Frage, ist er doch unser Landsmann!« Ende von Band 2, Kapitel 14.